Und die Nazis hatten überall in der Grube an die Wände und unter Tage auf die Loren und über Tage an die Waggons rangeschrieben, Räder müssen rollen für den Sieg. Immer wenn ich das gesehen habe, das musste ich dauernd sehen, ist mir die Galle hochgekommen. Räder müssen nicht für den Sieg rollen, für die Niederlage. Fing sich also in meinem Kopf an zu drehen, was können wir hier tun, um die Kohleförderung zu sabotieren. Und als ich dann schon Kapo war und rumgehen konnte, da ergaben sich für mich zwei Möglichkeiten, wie man dort sabotieren kann. Das eine war, dort wo die Kohle aus der Wand gebrochen wird, im Streb, da werden die Schüttelrutschen mit Motoren getrieben, die werden mit Öl getrieben. Wenn man das Öl versanden kann, dann stehen die Rutschenmotoren und dann steht die Förderung. Also beim Rumgehen in der Grube habe ich das Magazin gefunden, wo die Ölfässer lagen. Da war ein Schloss vor. Jetzt musste ich mir nur noch einen Dietrich besorgen, um ins Magazin rein zu können. Dann musste ich mir einen Vierkant besorgen, um die Fässer aufzumachen. Und dann musste ich mir Gefäße besorgen, wo ich Öl reintun konnte, statt dem Sand, das dann in das Fass, in das Öl reinkam. Und dann hatte ich einen Lagerältesten, einen Blockältesten, den Block, wo mein Kommando die Nachtschicht lag. Das war ein Genosse aus dem Braunkohlengebiet, dort im Köln, dem Köln-Aachener Braunkohlengebiet, der Genosse Wilhelm Grutz. Mit dem sprach ich und sagte ihm, pass mal auf, Wilhelm, das und das habe ich vor. Möglicherweise erwischen sie uns, wenn wir mit den Gefäßen mit Öl bei Schichtschluss nach vorne gehen oder auf dem Weg zum Lager. Das Öl bringe ich mit und da können wir dann hier in unsere Baracke, den Fußboden und die Wände mit Öl, die Türen, damit das ein bisschen ordentlich aussieht. Bist du bereit, wenn sie uns mit dem Öl erwischen, zu sagen, dass du mich gebeten hast, das zu organisieren, damit wir in der Baracke ölen können und als Entschuldigung. Weil der Zweck ist also, die Rutschenmotoren zum Stehen zu bringen. Hat der Genosse gesagt, klar Kurt, wenn du das willst, machen wir das so. Dann wir Genossen, wir mussten dort immer 4 Wochen durcharbeiten. Jeder fünfte Sonntag war ein sogenannter freier Sonntag. Da brauchten wir morgens nach dem Frühstück nur ein paar Stunden Lagerarbeit zu machen bis zum Mittagessen und nachmittags hatten wir wirklich frei. Und da trafen wir Genossen uns dann immer und besprachen alles, was wir so miteinander zu sprechen hatten. Sowieso, als wir in Frankreich, in Le Vernet, dort verhaftet wurden, hatte ich noch ein Gespräch mit unserem Parteisekretär dort und ich hätte die Möglichkeit gehabt, dort aus dem Lager abzuhauen, auch verhaftet. Und da habe ich den Parteisekretär gefragt, soll ich abhauen oder hat er gesagt, nein, du bleibst mit den Genossen, du bist verantwortlich für die, wo ihr auch hinkommt, bildest du die Parteigruppe. Disziplinierter Kommunist wie ich bin ich bei meinen Genossen geblieben. Und bin so in Auschwitz gelandet, in Jawischewitz gelandet und habe meine Parteigruppe gebildet und habe die beiden nicht-deutschen Genossen als Gäste zu uns zugezogen und sie gefragt, ob sie bei uns mitmachen wollen, wollten sie. Und dann habe ich eben gesagt, was ich mir überlegt habe, was wir tun wollten. Und da gab es eine Diskussion, da hat einer von meinen deutschen Genossen gesagt, der kein Interbrigadist war, nebenbei bemerkt, hat er gesagt, Julio, das, was du da vorschlägst, ist Abenteurertum. Wenn sie uns dabei erwischen, hängen sie uns auf. Und die Partei braucht uns doch nach dem Krieg. Habe ich ihm gesagt, du pass mal auf. Wenn die Soldaten an der Front, ob im Osten und im Westen, wenn die Offiziere sagen, jetzt greift die Faschisten an und jagt sie nach Haus. Wenn dann die Soldaten sagen, das ist Abenteurertum, die schießen auf uns und dann sind wir tot, dann sitzen wir hier, bis uns der Bart in die Erde wächst. Dann haben wir, ich bin immer schon Demokrat gewesen, habe ich abstimmen lassen. Wir waren also außer mir noch drei deutsche Genossen. Da hat einer mit mir gestimmt und einer hat mit dem anderen gestimmt. Und mit dem, der mit mir gestimmt hat, habe ich dann das organisiert. Also ich habe nur die Hälfte gesagt. Das eine war das Ölversanden und das andere war, wenn die Kohle dann aus dem Streb rauskommt, da waren Transportbänder, da fiel die drauf und da wurde sie dann zum Schacht hin transportiert. Wenn man die Transportbänder anratschte etwas, nur einen kleinen Riss drin machte, dann arbeitete der und nach einer Zeit lang riss dann das Transportband dann schon auch wieder die Förderung. Also das waren die beiden Möglichkeiten, Sabotage zu machen. Und das haben wir dann organisiert. Und um das zu Ende zu machen, 1946, ich bin erst also nach der Befreiung in Buchenwald oben, bin ich erst in Thüringen geblieben und war dort Jugendsekretär der KPD in Thüringen und habe dort antifaschistische Jugendausschüsse gebildet in den Thüringer Dörfern und Städten. Und da haben wir zwischen Weihnachten und Neujahr vom 27. Dezember bis 30. Dezember 1945 die erste Konferenz der antifaschistischen Jugendausschüsse gemacht und dort die FDJ gegründet, die Freie Deutsche Jugend. Habe ich da in Thüringen 1945 zum großen Ärger meines Nicht-Freundes, Genossen Honecker gemacht. Der hatte sich das ja alles für viel später vorgenommen. Und der Goldstein, der hat das also schon 1945 mit seiner Jugend in Thüringen gemacht. Aber 1946 im Februar hatten wir in Berlin die erste Reichsparteiarbeiterkonferenz nach der Nazizeit. Und in der Pause gehe ich dort in den Gängen und da stehe ich auf einmal einem gegenüber, Max Reimann, und der sagt, was Schwatter, du hast auch überlebt. Ich sage, ich siehst doch, ich stehe doch vor dir. Wo bist du? Ich sage, ich bin in Thüringen, Jugendsekretär der Partei. Ich sage, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir warten im Ruhrgebiet auf unsere Genossen und du sitzt da in Thüringen. Komm ins Ruhrgebiet. Ich sage, ja, aber müssen wir hier mit der Parteiführung abmachen. Das haben wir dann gemacht. Ich kriegte die Genehmigung, ich muss mir einen Nachfolger suchen, den die im ZK in Berlin akzeptieren. Und dann kann ich in meine Heimat ins Ruhrgebiet gehen. Ich habe mir den Nachfolger gefunden ganz schnell und bin dann in eine Heimat ins Ruhrgebiet gegangen. Da saß ich als Sekretär der KPD in der Bezirksleitung im Ruhrgebiet. Und eines Tages kommt meine Sekretärin rein und sagt, Kurt, da ist ein Herr Heine, der will dich sprechen. Sag ich, Heine? Ich kenne keinen Herrn Heine, bloß den einen, der Dichter, aber der ist doch schon lange tot. Und dann habe ich im Moment überlegt, ich sage, sag mal, ist das so ein kleiner Untersetzer mit so einem dicken Speckkopf? Sagt sie, ja. Sag ich, der Grubendirektor Heine. Ich sage, pass mal auf, Edith, so hieß meine Sekretärin, geh mal schnell zum Alfred Zeidler hin, hol den und dann kommst du rein und dann bringst du den Herrn Heine mit und alles, was ich mit dem rede, stenografierst du, das brauche ich hinterher. Dann sind die reingekommen, dann kam der Herr Heine und dann freute er sich ja, dass er mich, den Kapo von der Nachtschicht, ja Wischowitz da findet. Und sie wissen doch, ich hab doch immer, war doch immer gut mit euch Juden. Ich sage, ja, Herr Direktor Heine, Sie waren so gut, dass Sie am zweiten Tag die Anordnung getroffen haben, die, es darf erst ausgefahren werden, wenn die vorgeschriebene Menge Kohle gefördert ist. Und die Folge von Ihrer Anordnung war, dass wir nicht 8 Stunden unter Tage waren, dass wir 10, 11, manchmal 12 Stunden unter Tage waren. Und die Folge davon wieder bei dem wenigen Essen, das wir kriegten, ist gewesen, dass alle 8 Tage bei der Selektion Dutzende Häftlinge nach Birkenau gebracht wurden. Da ging alle 8 bis 10 Tage war Selektion, da mussten die im Lager waren, vor der Baracke antreten und ein SS-Mann ging in Begleitung von 2 von diesen Mörderkapos, die wir im Lager hatten, an der Reihe her und man sah denen, die schon nicht mehr für die Arbeit in der Grube tauglich waren, die wurden dort wie ein Stück Vieh geschnappt und auf so einen Lastwagen geworfen und dann nach Birkenau gebracht und vergaß. In den 30 Monaten, die wir dort waren, vom Juli 42 bis zum 17. Januar 45, sind 30.000 Mann ins Lager gekommen und auf dem Lastwagen rausgefahren worden. 30.000 in 30 Monaten. Das haben wir hinterher festgestellt, dass es also 30.000 waren. Ich war in dem Lager, also da waren wir bis zum 17. Januar 1945. Da gibt es, die Geschichte spielt ja manchmal so Art Schabernack mit uns Menschen, ja. So ein Schabernack hat sich auch abgespielt. Im Sommer 1944 hat der Himmler einen Befehl gemacht, alle nichtjüdischen Häftlinge aus den Auschwitz und seinen Nebenlagern rausziehen und in KZs ins Reichsinnere zu verlegen. In Auschwitz sollten Ende 1944 nur noch Juden sein und sein Befehl lautete, kein Jude darf Auschwitz und seine Nebenlager lebend verlassen. Das war das eine. Und dann gab es in Griechenland eine Partisanenbewegung, die auf dem Sprung war, unsere, die Linke, die von der griechischen kommunistischen Partei organisierte Partisanenbewegung, die auf dem Sprung war, in Griechenland die Macht zu erobern. Und das passte dem Herrn Churchill in England nicht. Da hat er von der Westfront zwei Divisionen abgezogen und hat sie nach Griechenland geschickt. Und das hat auch dazu geführt, dass in Griechenland unsere Genossen sich nicht durchgesetzt haben. Aber das Oberkommando der Wehrmacht hat durch seine Spione rausgekriegt, dass die Engländer da die zwei Divisionen abgezogen haben. Und da hat der Hitler Befehl gegeben, sofort eine Offensive im Westen zu beginnen. Und am 17. Dezember hat die sogenannte Ardennenoffensive begonnen. Da hat die Wehrmacht die Alliierten im Westen nochmal ganz schön ans Rückwärtslaufen gebracht. Und in seiner Not hat der Churchill, derselbe, der die beiden Divisionen da abgezogen hat, am 5. Januar 1945 an den Stalin nach Moskau eine Fernschreiben geschickt mit der Bitte, die für Februar vorgesehene Offensive der Roten Armee doch möglichst bald zu beginnen, um die Alliierten dort im Westen zu entlasten. Und der Stalin, als guter Verbündeter, also mich braucht keiner zu fragen, was ich von dem Stalin zu denken und zu wissen habe. Meine liebe Frau, die ich 1950 kennengelernt habe, Pfingsten 1950 und 1951 geheiratet habe, ist die Tochter aus einer Berliner kommunistischen Familie. Der Vater hat seit Mitte der 20er Jahre für die Komintern gearbeitet, ist dann nach 33 mit Frau und den beiden Kindern, dem Jungen und meiner Frau, dem Mädel, nach Moskau emigriert und als er 1937 von einer Dienstreise für die Komintern zurückgekommen ist, ist er wie tausende andere Kommunisten aus aller Herren Länder von dem Stalin und seinen Knechten umgebracht worden. Also ich weiß, was ich von Stalin zu halten habe. Aber da hat der Stalin sofort seinen Marschällen, dem Rokossowski und dem Zhukov, den Befehl gegeben, Offensive beginnen. Und die haben so auf die Nazi-Wehrmacht eingeschlagen, dass die vor lauter Rückwärtslaufen gar nicht mehr die Hacken auf die Erde gekriegt haben. Da konnten die also den Plan, den sie hatten, uns dort alle umzubringen, nicht mehr realisieren und mussten uns so in der Zeit vom 15. bis zum 18. Januar 1945 in Richtung Westen in Marsch setzen. Und so bin ich mit meiner Kolonne von Jawischowitz am 17. Januar 1945 im Morgengrauen abmarschiert, am 17. und 18. bis 19. mittags sind wir marschiert bis zu einer kleinen Eisenbahnstation in der polnisch-tschechischen Grenzgebiet. Loslau hieß die. Wisst ihr, liebe Freunde, ich bin doch jetzt im 92. Und manchmal fallen mir jetzt so die Namen nicht ein, Namen von Personen oder von Städten. Darum habe ich meine liebe Frau sonst immer bei mir. Die weiß dann immer, wenn mir der Name fällt. Aber die liegt im Krankenhaus, haben das Knie operiert, darum ist jetzt mein Junge hier mit mir. Aber jetzt ist mir wieder eingefallen. Loslau heißt die Eisenbahnstation. Da haben sie uns dann, als wir dort angekommen sind, am 19. am Nachmittag, in den Schuppen von den Lokomotiven gesperrt. Und im Morgengrauen sind wir in offene Kohlenwaggons verladen worden. Und dann sind wir vom 20. bis 22. quer durch Deutschland geschippert. Am 22. sind wir in Buchenwald angekommen. Von den nicht ganz 3000, die wir am 17. dort abmarschiert sind, in Jawischowitz, sind wir am 22. nicht ganz 500 in Buchenwald angekommen. Die anderen, wir mussten ja im Freien übernachten. Und als wir abmarschiert sind, haben die SS-Banditen gesagt, wer aus der Reihe tanzt, wird sofort erschossen. Und so am ersten Tag, da knallte es ab und zu, wenn dann einer nicht mehr mit konnte, der wurde nach hinten durchgereicht und da kriegte dann von einem der SS-Leute den Gnadenschuss. Und dann mussten wir im Freien übernachten, da taten man sich immer 3 oder 4 Häftlinge zusammen. Wir hatten jeder eine Decke mitgenommen. Als wir abmarschiert sind, kriegte jeder ein ganzes Kommissbrot. Das war die ganze Verpflegung, die wir vom 17. bis zum 22. gekriegt haben. Nichts, kein Essen, kein Trinken unterwegs. Und jeder sollte also seine Decke mitnehmen. Und dann legte man eine Decke auf den Schnee, das war ja, wer alt genug ist hier im Saal, das war ja ein ganz bitter kalter Winter, dieser Winter 44, 45 und tief verschneite Straßen, über die wir dort marschierten. Und dann mussten wir eben eine Decke auf den Schnee legen und die mit den anderen Decken taten sich immer 3 oder 4 Mann zusammen, deckte man sich zu und wer morgens nicht hochkam bei dem Befehl antreten, der wurde dort auf der Stelle erschossen. Und so sind wir dann eben von den nicht ganz 3000, ein paar Dutzend fehlten da dran, sind wir nicht ganz 500 am 22. in Buchenwald registriert worden. Ich habe in meinem ganzen Leben einmal verleugnet, dass ich jüdischer Herkunft bin. Meine Eltern sind Juden gewesen, ich bin also jüdischer Herkunft. Aber als ich 1928 in den kommunistischen Jugendverband eingetreten bin, bin ich auch aus der Kirche ausgetreten. Ich habe also mit der jüdischen Religion, mit den jüdischen Gemeinden nichts am Hut, bin dort auch nicht organisiert, ich gehöre nicht zu denen. Aber ich habe immer gesagt, und ich sage das heute immer, wer mich fragt, ich bin Deutscher, Jude und Kommunist. Und das bleibe ich auch, solange ich auf diesem Erdball rumtanzen kann und solange ich es kann, tue ich meine Pflicht. Und das, was ich heute Abend hier mache, ist auch meine Pflicht. So also sind wir dort in Buchenwald angekommen und da wurden wir registriert. Da kamen wir oben in einen Raum, da am Eingang zu dem Raum stand ein SS-Mann und am Tisch saßen so 15 Mann, die uns registrierten. Und immer wenn einer fertig war, das sah der, dann schubte er den nächsten von uns rein und an der Ausgangstür stand auch ein SS-Mann. Also ich komme da rein und komme an den Tisch, wo ein Platz frei war. Der mich da aufschrieb, dem habe ich gesagt, da habe ich mir gesagt, Goldstein, jetzt warst du 30 Monate in dieser Hölle da und konntest jeden Tag aus irgendeinem Grunde vergast werden, totgeschlagen werden. Es ist dort in Jawischowitz. Kein Tag vergangen, wo nicht irgendeiner von den Banditen, von SS-Leuten oder auch Blockältesten oder Kapos, da hatten wir eine ganze Menge richtige Mörder. Die SS, die hat sich aus den Zuchthäusern, die Schwerverbrecher rausgeholt und hat die bei uns als Blockälteste und Kapos eingesetzt. Und irgendeiner von denen hatte eigentlich jede Woche so seinen Tag, wo er einen Juden erschlagen musste. Und das haben sie dort. Es ist kein Tag vergangen, wo dort nicht ein Häftling von einem dieser Banditen erschlagen wurde. Das erlebte man dort jeden Tag, das gehörte dazu. Und unterwegs, jedes Mal, wenn es geknallt hat, in den 2,5 Tag Marsch, dann wussten wir auch, jetzt ist wieder ein Kamerad erschossen. Und als wir in Buchenwald angekommen sind, in unseren offenen Kohlenwaggons, in denen wir da 2,5 Tage kreuz und quer durch Deutschland geschippert worden sind, da sind Kameraden erfroren, die waren richtig angefroren an so Kohlen. Resten, die dort in den Waggons waren, die mussten wir losreißen und auf dem Bahnsteig in Buchenwald hinlegen. Die wurden dann gezählt und dann machten die, als sie uns am Lagertor endlich in die Hände von den von den S-Banditen in die Hände der Kapus von Buchenwald kamen, da machten die auch Meldung. 400, ich weiß nicht mehr, in die 80 Häftlinge und so und so viel Tote auf dem Bahnsteig. Und da habe ich mir gesagt, als wir dort zum Registrieren kamen, Goldstein, jetzt bist du 30 Monate dort, konntest jeden Tag, weil du jüdischer Herkunft bist, umgebracht werden. Jetzt bist du Franzose. Ich habe 1933, 34 bei Bauern in Frankreich gearbeitet und da habe ich den Namen und die Adresse von einem Bauern, bei dem ich in Aviron in Südfrankreich gearbeitet habe, angegeben. Und als ich fertig bin mit meinen Angeben, Name, geboren, was denn das, und um mich umdrehe, weggehen, sagt der mich da registriert hat, j'ai compris Julio. Das heißt, das ist Französisch, heißt, ich habe begriffen, Julio hieß ich in Spanien. Da dachte ich, mich tritt ein Pferd in meine edelsten Teile. Der mich da registriert hat, der weiß, dass ich nicht der bin, den ich da habe einschreiben lassen. Also, ich gehe da raus und denke, na Goldstein, geht der jetzt hinterher zur SS hin und sagt, der hier ist gar nicht hier der Franzose, der ist ein deutscher Jude, heißt so und so. Und als ich aus dem Raum rauskomme, da ging eine Treppe runter und dann machte ich mich auf den Weg zum kleinen Lager, wo wir hinkamen. Da steht dort, da sehe ich dort einen stehen, so ein 1,90 Meter Lackel, eine Decke über die Schultern, war so ein regnerischer Januartag. Und er kommt auf mich zu und drückt mich an die Brust und sagt, Julio, das ist fein, dass du jetzt auch hier bist. Das war ein jugoslawischer Genosse, Interbrigadist, Dr. Serge Dimitrievich. Und da sage ich ihm, Serge, das und das ist mir dort oben passiert. Sagt er, mach dir keine Sorgen, hier in Buchenwald an allen wichtigen Stellen sind Genossen von uns. Mach dir keine Sorgen, das waren Genosse. 1966, zum 30. Jahrestag der Bildung der Interbrigaden, machen wir in Berlin, in der Hauptstadt der DDR, ein großes internationales Treffen von Interbrigadisten aus aller Herren Länder. Und ich hatte übernommen, die amerikanische Delegation zu betreuen. Und die wohnten in Berlin im Regierungshotel. Komm jetzt nicht drauf, wie das hieß. Was? Johannishof. Danke, Drescher. Im Johannishof. Ich komme mit meiner lieben Frau, mit meiner lieben Margot. Abends will ich zu meinen Amerikanern, komme dort in Johannishof. Da gibt es so einen Raum. Da sitzen an einem Tisch vier Italiener, italienische Interbrigadisten. Natürlich, ich kannte die alle vier gut und wir gehen auf die zu, Margot und ich begrüße die. Und das sagt, dann sagt einer von den vier, j'ai compris Julio. Ich gucke den an, sagt er, wann hast du das letzte Mal gehört? Sag ich, sage ich ihm auf Französisch. In Buchenwald, als wir dort angekommen sind im Januar 1945, da hat mich einer registriert und der hat das gesagt.